Okay, let's turn to John chapter 11. Gehen wir ins Johannesevangelium, Kapitel 11. And we'll continue in the series. Und wir wollen dort in unserer Serie weitermachen. The High Impact Church. Die Serie über die Gemeinde, die einen Eindruck hinterlässt. Pastor Tom spoke last week on being a high impact believer. Pastor Tom hat letzte Woche darüber gesprochen, was es bedeutet, ein Glaubender zu sein, der einen Unterschied macht. I listened to the message on the internet. Und ich habe mir seine Botschaft angehört im Internet. I wrote it out word for word. Und habe es mir sogar Wort für Wort rausgeschrieben. On my computer, I can study it better if I do that. Und mir fällt es leichter, etwas zu studieren, wenn ich es schriftlich vor mir habe. And some of you might want to do that. Vielleicht ist das ja auch etwas für manche von euch. For some, the message on Sunday goes by very quickly. Denn für manche geht ja die Botschaft am Sonntag sehr schnell and vorüber. Unless you take notes, you sometimes can hardly remember what the message was even the next day. Und wenn man sich nicht Notizen macht, dann fällt es oft am nächsten Tag schon sehr schwer, sich überhaupt daran zu erinnern, worum es ging. We can't remember it, how can we apply it? Und wenn wir es uns aber nicht merken können, wie können wir es dann überhaupt anwenden? So, I would encourage, take notes, listen to the messages on the internet. Und so möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch kleine Notizen macht, euch die Dinge vielleicht im Internet nochmal anhört. When I hear messages from some other preacher, I usually write out the whole message. Wenn ich mir Botschaften von anderen Predigern anhöre, schreibe ich mir meistens die ganze Botschaft auf. Okay, today we're going to talk about prophets. Heute geht's um Propheten. We've been talking about Ephesians chapter 4 verse 11. Wir haben gesprochen über Epheser 4 Vers 11. And the foundation of a high impact church. Und einfach die Grundlage einer Gemeinde mit die Eindruck hinterlässt mit großer Wirkung. Some to be apostles and some to be prophets. Dass Gott einige eingesetzt hat als Apostel, andere als Propheten. Some to be evangelists. Manche hat er eingesetzt als Evangelisten. Some to be pastors, teachers. Manche als Pastoren, manche als Lehrer. And this is for the equipping of the saints. Und das dient zur Zurüstung der Heiligen. Unto the work of the ministry. Zum Werk des Dienstes. And so we were talking about a major paradigm shift. Und wir haben auch über einen ganz großen Paradigmenwechsel gesprochen. From the pastor and the team do the work in the ministry. Nämlich das Paradigma, dass der Pastor und sein Team den christlichen Dienst tun. And the church supports them and applauds them. Und die Gemeinde sie unterstützt und ihnen vielleicht auch applaudiert. To the pastor and the team equip the saints to do the ministry. Hin zu dem Bild, dass der Pastor und sein Team die Gemeinde ausrüstet, ihren Dienst zu tun. And Jesus applauds us all. Und Jesus applaudiert allen von uns. And that's a major shift. Und das ist ein großer Sichtwechsel. Because in most churches it's the pastor and the team who do the work. Denn in den meisten Gemeinden ist es so, dass der Pastor und sein Team and die Arbeit tun. If we're going to be a high impact church. Und wenn wir eine Gemeinde mit großer Wirkung sein wollen. Which means we're going to see many people come to Christ. Und das bedeutet, dass man Zeuge sein wird, dass viele Menschen zu Christus kommen. Who did not know Christ. Menschen, die vorher Christus nicht kannten. And we individually are going to impact our personal worlds. Und wir als Einzelne unser persönliches Umfeld erreichen. And we as a church are going to impact the community. Und als Gemeinde die Umgebung, den Bezirk. And all the more. Und umso mehr. Und das umso mehr. Then we need to be equipped. Dann müssen wir auf irgendeine Weise zugerüstet sein. And we as a church need to do the work of the ministry. Und wir als Gemeinde müssen dieses Werk des Dienstes tun. Now last week, 2 weeks ago, we talked about being apostles. Vor 2 Wochen haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, ein Apostel zu sein. And I mentioned them in 4 categories. Und ich habe das in 4 Kategorien erklärt. Apostles in the strictest sense. Ein Apostel in einem engeren Sinn. The 12. 12 im engsten minus Sinn, Judas plus Matthias, also minus Judas plus Matthias and then plus the Apostle Paul made 13. Und dann eben auch Paulus noch dazu, also 13. The original. Das waren die Originalapostel. The strictest sense. Im engsten Sinne. And then in a strict sense, und dann in einem engeren Sinn, people who go into all the world, nennt die Bibel Apostel, die in die Welt hinausgehen and establish the work of God. Und die das Werk Gottes in der Welt tun. They have the gift of an apostle. Und sie haben auch die Begabung eines Apostels. But they're not one of the original. Aber sie sind nicht einer dieser Originalapostel. Their names will not be written on the foundations of the New Jerusalem. Ihre Namen sind nicht geschrieben auf diese Fundamente des neuen Jerusalem. But they have a gift for it. Aber sie haben eine Gabe dafür. Like Barnabas. So wie Barnabas. And then there's people who do the work of an apostle. Und dann gibt es Menschen, die das Werk eines Apostels tun. That means we establish the work of God in our world, in our community. Und das ist, dass wir das Werk Gottes in unsere Welt mit hineinbringen. Like this church. So wie diese Gemeinde hier. And then there's the broadest sense of the word. Und dann gibt es noch den weitesten Sinn dieses Wortes Apostel. Where we are all apostles. Wo wir alle Apostel sind. We are all special messengers to our world. Wir sind alle in einer Weise besondere Botschafter in unsere Welt hinein, zu unseren Familien oder in die Schule. Everywhere we go. Überall, wo wir hinkommen. To the Anchor Bakery. Zum Anker. We are God's special messengers. Wir sind die besonderen Botschafter Gottes. In the very same way, we can look at the prophet. Und in der gleichen Weise kann man sich auch das Prophetentum anschauen. In the strictest sense. Im engsten Sinne. Of the New Testament prophets. Ja, im engsten Sinne dessen, was das Neue Testament Propheten nennt. Which we'll talk nennt. About in a moment. Und darüber werden wir in ein paar Minuten all sprechen. The way to the broadest sense, bis hin zum weitesten Sinne, where we are all prophets. Wo jeder von uns ein Prophet ist. And a prophet is someone who speaks forth the mind of the Holy Spirit for that moment. Und ein Prophet ist jemand, der die Gedanken, den Sinn des Heiligen Geistes in einem gewissen Moment ausspricht. And we can all partake of that. Und wir können alle an dieser Gabe Teilhaber sein. We can all be used in that. In diesem Sinn kann jeder von uns verwendet werden dafür. In the strictest sense of the word, im engsten Sinne der Bedeutung des Wortes. The apostles, they spoke forth, I mean, the prophets spoke forth the mind of the Holy Spirit. War es so, dass die Propheten das sagten, was der Geist sagen wollte. For the moment, in diesem Augenblick. Regarding things of the past. Und das betraf auch Dinge in der Vergangenheit. Things of the present. Dinge der Gegenwart. And things of the future. Und auch Dinge, die die Zukunft betrafen. Things of the past that no one could remember. Dinge der Vergangenheit, an die sich keiner mehr erinnern konnte. Things of the present that no one knew. Dinge über die Gegenwart, die keiner wusste. And things that were coming in the future. Und Dinge, die kommen würden in der Zukunft. These were the prophets in the strictest sense. Und das waren die Propheten im engsten Sinn. Now, in John chapter 9, John chapter 11. Und hier in Johannes Kapitel 11. I want to read a little bit, but before I do, I'll tell you a story. Bevor ich zu lesen anfange, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. We were just in the States for the funeral of Mary's mother. Wir kommen gerade aus den Staaten. Wir waren dort zum Begräbnis von der Marys Mutter. Mary's father asked Mary if she would speak at the funeral. Und Marys Vater hat die Mary gebeten, ob sie nicht am Begräbnis etwas sagen könnte. In the church. Und das war eben in der Kirche dort. And then he asked me, he said, Robert, would you speak also? Und dann hat er auch mich gefragt, ob ich etwas sagen könnte. I said, sure. Und ich habe gesagt, ja, sicher. And then he said, but I have to ask the minister. Und dann hat er gesagt, ich muss aber noch vorher noch den Pastor fragen. Well, then I was not in the program anymore for some reason. Und aus irgendeinem Grund kam ich dann in diesem Trauerprogramm nicht mehr vor. And the minister, I guess, didn't want me to be in it. Wahrscheinlich wollte der Pastor dort nicht, dass ich etwas sage. But Mary did a wonderful job. She spoke a beautiful message. Aber Mary hat was ganz Tolles gemacht. Sie hat eine wunderbare Botschaft gebracht. And then the next day was the burial. Und am nächsten Tag war das Begräbnis. And I brought my Bible. Und ich habe meine Bibel mitgebracht. Though I was not in the program. Obwohl ich nicht jetzt im Programm stand. I didn't mind not being in the program because I could just be relaxed. Mir machte das aber überhaupt nichts aus, denn ich konnte mich einfach entspannen dort. And enjoy the funeral. Also fast genießen, aber you know, just, also nein, einfach nur anwesend sein. Just be relaxed and just mourn like everyone einfach else. Anwesend zu sein und einfach mitzutrauern, so wie alle anderen auch. And it was fine. I was standing behind Mary's father. Und das war okay. Ich stand hinter Marys Vater. Supporting Mary was next to him. Und Mary stand neben ihm. Mary's Pearl was next to him on the other side. Und Marys Schwester Pearl war auf der anderen Seite. The youngest sister was next to her. Und die jüngste Schwester war auch. And the husbands were behind them. Und die Ehemänner standen hinter ihren Frauen. We were at the grave. Und wir standen dort am Grab. And then the minister or the religious representative did the service. Und dann hat eben der Pastor dort die Traueransprache gehalten. Yeah. And as I was listening, Und als ich ihm so zuhörte, also auf das, was er sagte, I looked at my brother-in-law and we looked at each other in like, da sah ich meinen Schwager an und wir haben uns, also wir waren echt geschockt. The words that were being spoken. Einfach das, was da gesagt wurde. Now Mary's mother was a believer. Und die, also die Mutter von Mary war eine gläubige Frau. And the words were, well, this is the end. Und die Worte waren mehr oder weniger, nun das ist das Ende. This is it. Das war's. This is the end. Das war's. So is life. This is the end. So ist das Leben. Das ist das Ende des Lebens. And we can pray that God will receive her because of her goodness. Und wir können dafür beten, dass Gott sie annimmt wegen ihrer Güte. She was a good person, and denn sie war eine gute Person. We can pray that God will receive her because God receives good people. Und wir können dafür beten, dass Gott sie annimmt, weil Gott gute Menschen aufnimmt. I mean, I was very relaxed until that moment. Und bis zu dem Augenblick war ich eigentlich recht entspannt und ruhig. Then I started to get like unrelaxed. Und dann wurde ich etwas unentspannt. Started to breathe a little deeper. Und habe dann ein bisschen tiefer eingeatmet. And then I prayed. Und dann habe ich zu beten begonnen. I muttered. Und habe so vor mich hingemurmelt. That means I prayed out loud. But only I could hear it. Das heißt, ich habe gebetet laut, aber nur ich konnte es hören und verstehen. Und ich habe Folgendes gebetet. Dear God, lieber Gott, if it is your will, wenn es dein Wille ist, that I speak at this funeral, dass ich jetzt an diesem Begräbnis etwas sage, then speak to Mary's father's heart and have him ask me. Dann spricht zum Herzen von Marys Vater und er soll mich darum bitten. Within 15 seconds, und innerhalb von 15 Sekunden he stepped forward, ist er vorgetreten and then turned and said, Robert, come up and speak. Und hat gesagt, Robert, komm du bitte und sprich du. And then I spoke. Und dann konnte ich etwas sagen. But after the funeral, I found something interesting. Aber nach dem Begräbnis bin ich auf etwas Interessantes drauf gekommen. Between my prayer and him asking me to speak, zwischen meinem Gebet und dem Zeitpunkt, wo er mich fragte oder bat zu sprechen, ist noch etwas passiert. Right after I prayed out loud, denn gleich nachdem ich laut gebetet hatte, Father, if it's your will, Vater, wenn es dein Wille ist, speak to the heart of Mary's father. Dann sprich zum Herzen von Marys Vater. The youngest sister, da war es so, dass die jüngste Schwester whispered to the other sister, der anderen Schwester zugeflüstert hat, tell Dad that Robert should speak. Sag Dad, dass Robert was sagen soll. That's the essence of prophecy. Und das ist die Essenz von Prophetie. That the Holy Spirit can find somebody's lips. Dass der Heilige Geist die Lippen eines Menschen findet. Somebody's mouth. Oder den Mund eines Menschen, einer Person. And can make known his mind, his thoughts for that moment. Und seine Gedanken oder seinen Willen für diesen Augenblick ausdrücken kann. And in the broadest sense of the word, und im weitesten Sinne dieses Wortes, she Prophet, prophesied. Oder Prophetie hat sie prophezeit. She spoke forth God's will. Ja, sie hat den Willen Gottes ausgesprochen. And the only reason I spoke was because she spoke. Und der einzige Grund, warum ich etwas sagen konnte, war, weil sie etwas gesagt hatte. And as I came to the front and looked at all these people, und als ich dann nach vorne trat und all diese Menschen vor mir sah, I said, why do we seek the living among the dead? Und da habe ich gesagt, warum suchen wir die Lebenden unter den Toten. God is the God of the living, not the God of the dead. Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht ein Gott der Toten. Jesus Christ rose from the dead. Und Jesus ist der auferstanden von den Toten. Mrs. Kim is beholding the very presence of God at this moment. Und Mrs. Kim steht jetzt vor der Herrlichkeit Gottes in diesem Augenblick. And because Jesus died on the cross. Und weil Jesus am Kreuz dafür starb. We can have the gift of eternal life and so on and so forth. Haben wir die Gabe, das Geschenk des ewigen Lebens und so weiter und so fort. And all those people heard the gospel clear. Und alle diese Menschen haben das Evangelium in seiner Reinheit gehört. Because someone prophesied. Nur deswegen, weil eine Person prophezeit hat. Someone heard the Holy Spirit. Jemand hat den Heiligen Geist in seinem Inneren and gehört spoke it. Und hat es ausgesprochen. Now look at John chapter 11. Und schaut euch jetzt Johannes Kapitel 11 an. Start with verse 49. Und wir können Vers 49 beginnen. But we can actually, let's start with verse 47. Oder 47. Then the chief priests and the Pharisees called a meeting of the Sanhedrin. Da versammelten die Hohepriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen. What are we accomplishing? Was tun wir? They asked. Here is this man performing many miraculous signs. Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. If we let him go on like this, everyone will believe in him. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Is that so bad? Wäre das so schlimm? And then the Romans will come and take away both our place and our nation. Und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Then one of them named Caiaphas. Einer aber von ihnen, Kaiphas, who was the high priest that year, spoke up. Der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen. You know nothing at all. Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht. You do not realize that it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish. Ihr versteht nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. So he was saying, let's kill him. Also hat einfach gesagt, lasst uns ihn töten. So the Romans don't kill us. Damit die Römer uns nicht töten. It's better that one die than we all die. Besser einer stirbt als alle sterben. But look at the next verse. Aber schaut euch den nächsten Vers an. He did not say this on his own. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst. But as the high priest that year, he prophesied. Sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er. He spoke forth the mind of the Holy Spirit for the moment. Er hat die Gedanken des Heiligen Geistes in diesem Augenblick ausgesprochen. He prophesied that Jesus would die for the Jewish nation. Und er weissagte, dass Jesus für die Nation sterben sollte. And not only for that nation, but also for the scattered children of God. Und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes to bring them together in eins versammelte. And make them one. So from that day on they plotted to take his life. Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Now a prophet speaks forth the mysteries of God. Also ein Prophet spricht die Geheimnisse Gottes aus. This was the common thought. Das ist so der grundlegende Gedanke. In Matthew chapter 26 when they were beating Jesus. Matthäus Kapitel 26, als sie Jesus geißelten. They blindfolded him and they were punching and slapping him. Also sie haben ihm die Augen verbunden und haben ihn geschlagen und geboxt, ja. And they would say, "Tell us who slapped you, O prophet." Und sie haben gefragt, sag uns, wer schlägt dich, Prophet? What were they saying? Was sagt well, sie if you're a prophet, you should know these things, right? Naja, wenn du ein Prophet bist, wüsstest du diese Dinge, prophets oder? Know things that other people don't know. Denn Propheten wissen Dinge, die andere Menschen nicht wissen. And then when the woman came in and she was washing his feet. Und dann als die Frau hereinkam und Füße wusch. With her tears and her hair. Mit ihren Tränen, mit den Haaren trocknete. The religious leader said, if he was a prophet, he would know what type of woman this is. Da sagten die religiösen Führer, also wenn er ein Prophet wäre, wüsste er, wer diese Frau ist. Everyone understood this to be a prophet. Aber jeder verstand Prophetie auf diese Art. Prophets speak forth the mind of the Holy Spirit. Ein Prophet spricht die Gedanken des Heiligen Geistes. Now all of us can be used by the Holy Spirit to do this. Jeder von uns kann verwendet werden vom Heiligen Geist, um das zu tun. In Matthew chapter 10 verse 20. In Matthäus Kapitel 10 Vers 20. Jesus told his disciples. Sagt Jesus zu seinen Jüngern. Don't worry about what you're going to say in that moment. Macht euch keine Sorgen über das, was ihr in diesem Augenblick sagen werdet. For it will not be you who speaks. Denn nicht ihr werdet sprechen. But it will be the spirit of your father speaking through you. Sondern es wird der Geist eures Vaters sein, der durch euch hindurch spricht. Have you ever claimed that verse for yourself? Habt ihr schon jemals diesen Vers für euch selbst in Anspruch when genommen? When you had something to say somewhere? Wenn ihr irgendwo etwas sagen musstet? In the strictest sense, we have the holy prophets. Im engsten Sinne haben wir eben die heiligen Propheten. Which are the foundation of the church. Und sie sind das Fundament der Gemeinde. Ephesians 2:20. Epheser 2, Vers 20. The apostles and the prophets, the foundation. Die Apostel und die Propheten sind das Fundament. If you turn to Acts chapter 11, we'll see one of these kinds of prophets. Und wenn ihr Apostelgeschichte 11 aufschlagt, sehen wir einen solchen Propheten. And then we'll talk about how it applies to us again in the broadest sense. Und auch da wollen wir darüber sprechen, was es mit uns zu tun hat im weitesten Sinne. Now just real quick. The strictest sense, a strict sense. Ganz schnell zur Wiederholung, also im engsten Sinn, im engeren Sinn. In a strict sense you have someone who has a spirit, has the gift of a prophet. Im engeren Sinn bedeutet das jemand die Gabe der Prophetie hat. That's Romans chapter 12, the gift of prophecy. Römer Kapitel 12 zum Beispiel, die Gabe der Prophetie kommt dort vor. These are not people who declare the future or can declare what happened in the past. Nicht unbedingt Menschen, die die Zukunft voraussagen können oder die Vergangenheit interpretieren, but these are people who speak forth the mind in the present. Sondern die Gedanken Gottes für den Augenblick aussprechen. I've seen these people. Und ich habe solche Menschen gesehen. I've witnessed this. Und kann das selbst bezeugen. I've seen people speak forth things. Ich habe selbst erlebt, wie Menschen Dinge aussprechen über mein Leben. God would have known. Über mein Leben Dinge, die nur Gott wissen konnte. Interesting, this person would not consider himself a prophet. Interessant war aber, dass diese Person sich selbst nicht als Prophet gesehen hat. Er hat gesagt, ich bin kein Prophet, aber ich habe diese Begabung. Very careful, diese prophetische Begabung. Not let anyone misunderstand that he was a prophet in the strictest sense. Und war eben sehr vorsichtig, dass man ihn nicht missverstand, als ob er sagte, er wäre ein Prophet im engsten Sinne. And God has this gift in the church. Und Gott hat diese Gabe für seine Gemeinde. Who are called to und this. Manche Menschen sind zu dem berufen. We'll talk about that more next week. Und nächste Woche möchte ich noch mehr darüber sprechen. And then there's people in the broad sense of the word. Und dann gibt es auch Menschen im weiteren Sinne dieses Wortes. Anyone who teaches the Bible. Jeder, der die Bibel auslegt und daraus lehrt. A small group. Eine Bibelgruppe leitet, eine Kleingruppe. To the children. Oder die Kinder lehrt. In a Bible college. Oder in der Bibelschule. I would never walk into a pulpit. Ich würde mich nie auf ein Podium stellen oder hinter ein Podium stellen. Believing. Und nicht glauben. That my heavenly Father will speak through me. Dass mein himmlischer Vater durch mich sprechen wird. And trusting him for it. Und dass ich ihn auch darauf ihm vertraue dafür. And saying, Lord, I commit this message to you. Und sage, Herr, ich legte diese Botschaft hin. Speak through me to somebody. Und sprich du bitte durch mich zu jemandem. Use my lips. Verwende meine Lippen. Now in Acts chapter 11. In Apostelgeschichte 11. Let's just take a look at one of the prophets. Und ich möchte nur einen Propheten herauspicken. His name was Agabus. Sein Name war Agabus. Starting with verse 27. Und in Vers 27 lesen wir von ihm. It says, during this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. One of them named Agabus. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stood up and through the Spirit predicted that there would be a severe famine throughout the whole Roman Empire. Der stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. This is a prophet in the strictest sense. Ein Prophet im engsten Sinn. I mean, I've met a lot of people who have called themselves prophets these days. Und ich habe schon viele Menschen kennengelernt, die sich selbst Propheten nannten. And they're not very careful to distinguish that they are not a prophet in the strictest sense. Und sie sind nicht sehr vorsichtig mit dieser Unterscheidung zwischen Prophetentum im engsten Sinne. I even heard someone on TV last year who says he's a prophet. Auch letztes Jahr im Fernsehen habe ich jemanden gesehen, er sagt, er ist ein Prophet. He predicted major terrorist attack in United States at the end of 2007. Und er hat da ganz große Terroranschläge vorausgesagt am Ende des Jahres 2007. With nuclear weapons. Oh, da ging es Nuklearwaffen. And I know this guy. Und ich kenne den. Also nicht persönlich. I think he's making an incredible prediction. Und ich habe mir gedacht, er macht eine unglaubliche Vorhersage. It didn't happen. Und nichts ist eingetreten. Did he apologize? Hat er sich dafür entschuldigt? And I thought, it didn't happen. Und ich habe mir nur gedacht, das ist nicht eingetreten. I wonder how many people were kind of disturbed or frightened by such a prediction. Und ich frage mich, wie viele Menschen waren also sehr aufgewühlt und aufgebracht über solche Vorhersagen. Is the man putting himself in the category of a New Testament prophet? Und stellt sich dieser Mann in die Kategorie eines neutestamentlichen Propheten im engsten Sinne? You know, if you make one mistake, und da ist es so, wenn du einen einzigen Fehler machst, time, einmal nur, you are disqualified. Dann bist du disqualifiziert. You are a false prophet. Dann bist du ein falscher Prophet. If you make a prediction like that, wenn du eine solche Vorhersage triffst, in the Old Testament they would stone you for one mistake. Und im Alten Testament wärst du für einen Fehler gesteinigt worden. And yet somehow in the church people are making these claims that we're prophets. Und irgendwie gibt's aber trotzdem in der Kirche, in der Gemeinde so Menschen, die halt den Anspruch stellen, sie sind Propheten, Dinge vorhersagen, and they don't come true. Und sie treffen nicht but ein. They continue as a prophet. Aber sie sind weiterhin Propheten. This guy predicted a worldwide famine or a famine throughout the whole Roman Empire, and it happened. Dieser Mann hat eine Hungersnot vorhergesagt im Römischen Reich und sie ist gekommen. Acts 21. Apostelgeschichte 1, he 21, macht der gleiche Mann noch eine Vorhersage. And he said concerning the Apostle Paul, und er spricht über den Apostel Paulus. He took his belt, er nahm den Gürtel des Apostel he Paulus it around his hands, und wickelte ihn um seine Hände. And he said, the one who owns this belt, und er sagte, der, dem dieser Gürtel gehört, will be tied in the same way when he goes to Jerusalem. Wird in gleicher Weise gebunden werden, wenn er nach Jerusalem and geht. He will be handed over to the Gentiles. Und er wird den Heiden übergeben werden. And it was exactly like that. Und genau so ist es auch passiert. And then the Apostle Paul said in Acts 20:23. Und dann in 20:23 sagt Paulus, he says, everywhere I go, er sagt, überall, wo ich hinkomme, the Holy Spirit is testifying that I'm going to be bound in Jerusalem. Und er sagt, überall, wo ich hinkomme, gibt der Heilige Geist davon Zeugnis, dass ich in Jerusalem gebunden werde oder gefangen genommen werde. He didn't even say the prophets are saying. He said the Holy Spirit is saying. Er sagt, er hat nicht einmal gesagt, dass die Propheten das über ihn sagen, sondern dass der Heilige Geist das in jedem Ort über ihn ausspricht. Because they're synonymous. Weil es ein Synonym ist. Prophets speak forth the mind of the Holy Spirit. Propheten sprechen das aus, was der Heilige Geist denkt und now sagt. In Revelations 2 and 3 we see seven churches. Und Offenbarung 2 und 3, da sehen wir, wird über sieben Gemeinden gesprochen. And the writer, John, und der Autor, Johannes, said, he who has an ear, let him hear what the Spirit says. To the churches. Er sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Seven churches that were living at the same time. Sieben Gemeinden, die zur gleichen Zeit bestanden and haben. They all got different messages. Und jede von ihnen bekam ihre eigene persönliche because Botschaft. The mind of the Holy Spirit was different for each situation. Weil die Gedanken des Heiligen Geistes für jede einzelne Situation eine andere waren. It's the same for our lives. Und das gilt für unser Leben what genauso. Does the Holy Spirit want to say to me? Was möchte der Heilige Geist mir sagen? Does he want to say, look, be more proactive? Vielleicht will er sagen, komm, sei ein bisschen or mehr proaktiv. Be less proactive. Oder sei weniger proaktiv. Go. Geh. Or is it wait? Oder sagt er, warte. Is it repent? Sagt er, tu Buße. Or is it rebuke? Oder weist er dich zurecht. The messages can be so different. Die Botschaften können so verschieden sein. They can change from one day to the other. Und von einem Tag auf den anderen kann ich dir was anderes sagen. The Holy Spirit's message to me today may be, repent. Und die Botschaft des Heiligen Geistes an mich kann heute sein, tu Buße. And then tomorrow, relax. Und morgen entspann dich. Relax. You repented, relax. Entspann dich. Du hast gestern Buße relax. Getan, heute kannst du ruhig sein. We can all partake of this. Und wir können alle Teilhaber sein daran. Does the Holy Spirit want to use my lips? Die Frage ist, ob der Heilige Geist meine Lippen verwenden will. And here's will. The point. Und ja, hier ist der Punkt. The high priest was a non-believer. Der Hohepriester war ungläubig. He was plotting to murder Jesus. Er hat sich vorgenommen oder diese Verschwörung gemacht, um Jesus zu töten. Jesus called them hypocrites. Jesus hat sie Heuchler genannt. Vipers. Und hat sie Schlangen genannt. Serpents. Ja, Schlangen, Vipern. He said in Matthew 23, who can save you from the damnation of Gehenna? Und er hat in Matthäus 23 sagt er, wer wird euch erretten von dem Feuer der Gehenna? And this very person, Und genau dieselbe Person, the Holy Spirit used his lips. Der Heilige Geist hat diesen Menschen genommen und verwendet. Eine solch boshafte Person hat er verwendet, um eine Weissagung zu machen. Und er wusste ja nicht einmal, dass er am Weissagte. Wie oft ist es so, dass der Heilige Geist uns verwendet und wir wissen es nicht? Did Mary's sister know? Hat die Schwester von Mary gewusst, was sie tat? Dass ich gerade gebetet hatte? God, if it's your will, Gott, wenn es dein Wille ist, speak to the heart of Mary's father. Dann sprich zum Herzen von Marys Vater. And seconds later, someone who's just standing there und ein paar Sekunden später sagt jemand, der einfach dasteht, tell Dad. Sag Dad. She didn't even know. Und sie wusste gar nichts davon. God wants to use us. Gott möchte uns verwenden. In a wonderful way. Auf eine wunderbare Art und God Weise. Wants to speak to us. Und Gott möchte zu uns sprechen. In a wonderful way. Auf eine wunderbare Weise. God can use anybody in the church. Gott kann jeden in der Gemeinde verwenden. And so we should have ears to hear. Und so sollten wir Ohren haben, die hören. When we're in a situation and we need to know the mind of the Holy Spirit. Und wenn wir in einer Situation stehen und wir brauchen einfach jetzt den Willen Gottes. Be attentive that God may have someone prophesy to you and they don't even know it. Dann sei vorbereitet, dass Gott vielleicht jemanden hat, der dir weissagt und es nicht einmal weiß. God, speak to me. Und du könntest sagen, Gott spricht zu mir. And says, I just want to share a testimony. Und dann kommt vielleicht so ein Zwölfjähriger zu dir und sagt, ich möchte dir ein Zeugnis geben. God told me to relax. Gott hat mir gesagt, ich soll ruhig sein. Oder and then you know that you know that you know. Und dann weißt du, dass du weißt, dass, she du weißt, just prophesied to you. Dass diese Zwölfjährige dir gerade geweissagt because hat. Because the Holy Spirit bears witness. Weil der Heilige Geist dir das Zeugnis, die Überzeugung dazu gibt. Und auch in Apostelgeschichte 13, the Holy Spirit said, set apart Barnabas and Paul. Da steht, dass der Heilige Geist sagte, sondert mir aus Barnabas und Paulus for the work. Zum Werk. Did that just fall down from heaven on a card? Ist das so vom Himmel gefallen auf einer kleinen Karte? A card. Oh, eine Karte. What does it say? Was steht da? I don't know. Wait. Set apart. Sondert mir aus. Paulus for the work. Barnabas zum Werk. Oh, the Holy Spirit spoke. Oh, der Heilige Geist hat gesprochen. Oh, he spoke. Oh my gosh. You have anything else? Noch here comes another card. Hier kommt noch eine Karte. Oh, he's speaking today. Ah, er spricht heute. No, he spoke through a prophet. Nein, er hat durch einen Propheten gesprochen. Somebody said that. Jemand hat das ausgesprochen. And it bore witness to everyone else. Und allen anderen wurde das Zeugnis dazu gegeben. And instead of saying Silas prophesied, und statt dass sie gesagt haben, Silas prophezei und jetzt, the Holy Spirit spoke. Haben sie einfach gesagt, der Heilige Geist and sprach. So it can be the same with us. Und so kann es bei uns auch sein. I was in church today and the Holy Spirit spoke to me. Ich war in der Gemeinde heute und der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Really? Wirklich. What did he say? Was hat er gesagt? Well, he used the lips of a 12-year-old. Naja, er hat eine Zwölfjährige verwendet. It was during the song. Und es war während eines when they Liedes. Sang for the offering. Und als es da um die Gabensammlung ging, suddenly the Holy Spirit just spoke to me. Und plötzlich hat der Heilige Geist etwas zu mir gesagt. It happens that way. So geht das. It also happens that God uses you. Ja, es geht aber auch so, dass Gott dich verwendet. Put something on your heart. Dass Gott dir etwas aufs Herz legt. And he says, speak. Und er sagt, sprich. Say it. Komm, sprich's einfach aus. Just speak forth in love. Sprich's aus in Liebe. He said, no. Sagt, nein, also you know how relaxed I was at that funeral? I didn't want to speak. Wisst ihr, wie gut es mir ging bei diesem Begräbnis? Ich wollte gar nichts sagen. And then when I heard those words, I went. Und als ich dann diese Worte hörte, da hat sich alles verkrampft. And the Holy Spirit was like, I was like, just relax, Holy Spirit. No, und, no, und ich sagte, beruhig dich, Heiliger Geist. No, aber er ließ mir irgendwie keine no, Ruhe. Like, calm down. I said, you don't want me to speak. Yeah, I will just speak. Ich habe gesagt, nein, du willst nicht, dass ich spreche. Oh ja, ich will, dass du I'm sprichst. Like, well, if you want me to, I don't really want. Okay, also right, Lord, if it's your will, Herr, wenn es dein Wille ist, dann sage ich. It was his will. Dann spreche ich. Und es war sein Wille. And I could sense it inside, and I, It's like, and that'll happen to us too. Und ich konnte es in mir drinnen spüren und das kann uns auch, kann jedem so gehen. This morning someone had a word for me. Heute Morgen hatte jemand ein Wort für mich. Do you know why? Because yesterday I was in a dog park. Und wisst ihr warum? Weil gestern war ich in diesem Hundepark. And as I was walking with Cody, I looked up in the sky. Und als ich so spazieren ging mit Cody, habe ich zum Himmel aufgeschaut. And I said, Lord, have someone give me a word. Und ich habe gesagt, Herr, schick du mir jemanden, der ein Wort für mich hat. Just send someone. Schick mir einfach jemanden. And this morning I was over there and someone came to me. Und heute Morgen war ich da drüben und jemand kam and zu mir. And they said to me, I'm a little bit nervous. Und die Person sagte, ich bin jetzt etwas nervös. But I have a word from the Lord for you. Aber ich habe ein Wort vom Herrn für dich. I said, you don't have to be nervous. Und ich habe gesagt, du brauchst nicht nervös sein. Because I asked God yesterday to send someone. Denn ich habe Gott erst gestern darum gebeten, dass er mir jemanden schickt. And we sat down for 15 minutes. Und wir haben uns hingesetzt und 15 Minuten geredet. And she said, this is what the Holy Spirit is putting on my heart to tell you. Und sie hat gesagt, das ist das, was der Heilige Geist mir aufs Herz gelegt hat, um es dir zu sagen. Und es war wirklich die wunderbarste Sache über unsere Gemeinde. Und sie hatte es auch aufgeschrieben. Sie hat gesagt, ich habe es für dich aufgeschrieben. Und das muss in unserer Gemeinde, in unserer Mitte also funktionieren. Im weitesten Sinne, im engeren Sinne, sogar in einem engeren Sinne. God has called certain people to do with their lives. Wo Gott einfach Menschen berufen hat, um das in ihrem It's Leben their zu tun. Spiritual gift. Das ist ihre geistliche Begabung. The gift of prophecy. Die Gabe der Prophetie. We'll talk about it more next week. Und nächste Woche wollen wir noch ein bisschen mehr darüber Let's sprechen. Pray. Wir wollen beten. Lord Jesus. Herr Jesus. It's almost hard to believe. Es ist fast schwer zu glauben, that we can communicate with the living God, dass wir mit einem lebendigen Gott kommunizieren können. That you hear our prayers, und dass du unsere Gebete hörst. That you are in our midst. Dass du in unserer Mitte bist. It's almost frightening in a way. Es ist fast angsteinflößend. But it's a great joy, aber es ist eine große Freude, to know that you hear our prayers. Zu wissen, dass du unsere Gebete hörst. Maybe there's somebody here tonight. Und vielleicht ist heute Abend jemand hier and you don't know Jesus. Und du kennst Jesus nicht. If you died tonight, wenn du heute sterben müsstest, where would you go? Wo würdest du hingehen? Would you go to God? Würdest du zu Gott gehen? Jesus died on the cross, Jesus ist am Kreuz gestorben, so you could have the gift of eternal life. Damit du das Geschenk des ewigen Lebens he poured haben out kannst. His blood er hat sein Blut vergossen für dich und mich. Für dich und für mich. Als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Bete einfach mit mir. Sag Gott im Himmel, vergib mir. Ich bin ein solcher Sünder. Ich tue selbstsüchtige Dinge. Dinge, für die ich mich schäme. Ich bin stolz zu Zeiten. Und ich brauche einfach diese Vergebung. Bitte reinige mich. Come into my life. Und komm in mein Leben. Forgive me. Und vergib mir. Maybe you're here tonight and the Holy Spirit has not spoken to you in a while. Vielleicht bist du heute Abend hier und der Heilige Geist hat schon längere Zeit nicht zu dir gesprochen. God resists the proud. Gott widersteht den Hochmütigen. He gives grace to the humble. Aber er gibt Gnade den Demütigen. Let's humble ourselves tonight. Wir wollen uns wirklich vor Gott demütigen heute Abend. Just say, God, forgive me. Einfach sagen, Gott, vergib I've mir. Been indifferent, ich war gleichgültig careless, und habe mich nicht gekümmert. Bezüglich meiner Gedanken, meiner Worte. I judge people, I look down on them. Ich richte Menschen, ich blicke auf sie herab. I don't pray for people. Ich bete nicht für I andere. Talk about them. Ich rede nur über sie. I think bad thoughts about people. Und habe böse Gedanken über andere. I'm so wicked, Lord, forgive me. Ich habe echt ein so böses Herz. So bitte proud. Vergib mir, so stolz. Forgive me, cleanse me. Vergib mir, reinige mich. I pray tonight. Ich bitte dich heute Abend. I want to be broken before you. Ich möchte vor dir gebrochen sein. Let's have the ushers come forward for the Lord's Supper. Let's just think about that tonight, that God resists the proud. Lasst uns einfach darüber nachdenken, dass Gott den Hochmütigen widersteht. What is a proud person? Oder den Stolzen. Was bedeutet es, eine stolze Person zu sein? Person who doesn't need God. Es bedeutet eine Person, die Gott nicht braucht. Do you need God this week? Brauchst du Gott diese Woche? Let's think about that for a moment. Vielleicht denken wir einfach einen Augenblick darüber nach.